Hier ist der Kakadu, eure Sendung mit dem neugierigen und reisefreudigen Vogel. Und wir reisen jetzt auch in unserem Sonntagshörspiel, nämlich 2500 Jahre zurück nach Persien. Das war damals ein Riesenreich, das Zentrum der antiken Welt, in dem viele verschiedene Völker lebten, mit so klangvollen Namen wie die Arsakiden oder die Sassaniden. Einer der mächtigen Perserkönige war Artaxerxes. Er taucht sogar in der Bibel auf, weil seine mutige Frau Esther ihn vor einem großen Fehler bewahrte und damit die Juden vor dem Tod rettete. Deshalb wird Esther noch heute in Israel mit einem Fest, dem Purimfest, gefeiert. Der Autor Rudolf Herfurtner hat frei nach der Geschichte der mutigen Esther ein Kinderhörspiel geschrieben, in dem ihr eintauchen könnt in diese längst vergangene Zeit. Hört, hört, ihr Bürger von Susa! Hört, ihr Meder, Elamiter und Chaldäer! Ihr Babylonier, Assyrer und Agagiter! Ihr Judäer und ihr Perser! Hört, ihr Völker aus allen 127 Provinzen des Großpersischen Reiches, das die ganze Welt umfasst, vom Nil bis nach Indien. Euer großer Feldherr und König, Artaxerxes, ist nach einem langen Krieg wieder in seine Lieblingsstadt Susa zurückgekehrt. Esther und der König von Persien von Rudolf Herfurtner. Regie Claudia Johanna Leist. Als Schreiber und Bewahrer des Buches der Erinnerungen hatte ich nun viel zu tun. Denn alles musste aufgeschrieben und festgehalten werden. Zur Feier des Tages sollte ein Fest in den Palastgärten stattfinden, für alle. Für die Größten des Landes und die Geringsten. Er lebe ewig! Ewig! Ewig! Die ganze Stadt Susa war in freudiger Aufregung. Stunde um Stunde wurden die feinsten Speisen in den Palast gebracht. Aber dann passierte dieses unerklärliche Unglück mit Königin Vashti. Und die ganze Stadt hielt den Atem an. Auch Hadassah, die 14-jährige Tochter des Obertorhüters Mordechai, merkte gleich, dass irgendetwas nicht stimmte. Schau doch mal, Mutter. Auf einmal kommen gar keine Wagen mehr. Sie werden alles haben, was Sie brauchen. Komm, Hadassah, hilf mir mal. Nein, das glaube ich nicht. Den ganzen Tag Wagen mit Krügen voller Wein und Datteln und Feigen. Ganze Kisten. Und auf einmal gar nichts mehr. Da ist etwas passiert im Königspalast. Hier passiert auch gleich was, wenn du jetzt nicht endlich vom Fenster weggehst, Hadassah. Zieh mal die Tischdecke glatt. Das soll das größte Fest werden, das Persien je gesehen hat. Oh, stell dir vor, was die Festgäste alles bekommen. Du wirst dich nicht beklagen können über dein Essen bei uns. Aber unser Vater Mordechai wird ärgerlich sein, wenn er nach Hause kommt von seiner Arbeit am Tor des Palastes. Und wir sind nicht fertig mit den Vorbereitungen zum Schabbat. Mutter Rachel wurde allmählich wirklich böse. Es war Freitagnachmittag und alles muss fertig sein, wenn die Sonne untergeht. Aber ihre Tochter Hadassah konnte an nichts anderes denken als an das Fest des Königs. Leg die Schabbatbrote unter das Tuch auf dem Tisch. Tu das Salz dazu und verschütte es nicht. Hast du dir auch die Hände gewaschen? Ja, ja, ja. Das ganze Volk ist eingeladen. Oh, ich würde so gern auf das Fest des Königs gehen. Kann ich nicht? Es ist Schabbat. Ach, Mutter. Schabbat ist jede Woche. Und das Fest im Palast ist nur einmal. Shalom, ihr Lieben. Shalom, Vater. Shalom und einen guten Schabbat. Ja, euch auch. Feiern wir Schabbat. Was ist? Was hast du? Nichts. Soll ich raten? Der Wesir Haman. Hast wieder Ärger mit dem Judenhasser gehabt, hm? Kannst du denn dem Wesir Haman nicht aus dem Weg gehen? Warum hasst uns der Wesir eigentlich? Sei still, Kind. Lass sie. Es ist nicht Haman, der König. Er hat seine Königin verstoßen. Königin Vashti? Warum denn? Was geht's uns an? Aber das Fest. Es ist nicht unser Fest. Aber sind wir nicht Bürger des Persischen Reiches? Und haben alle die gleichen Rechte, egal ob wir aus Judäa stammen oder vom Nil. Ach, was verstehst du davon? Du bist ein Kind. Bin ich nicht. Ich bin 14. Ich könnte schon heiraten. Jetzt ist sie übergeschnappt. Vielleicht willst du gleich Frau Königin werden. Reden wir nicht mehr davon. Wisst ihr, dass ich von ihm geträumt habe? Was? Von König Artaxerxes? Schluss jetzt mit dem Unsinn. Es ist Schabbat. Nein, hör doch mal. Ich war auf einer grünen Weide. Eine Hirtin mit einer großen Schafherde. Schwarze und weiße und gefleckte. Ich mochte alle Schafe. Aber am liebsten hatte ich die Gefleckten. Die waren frech und mutig und wagten sich ganz weit hinauf in die Felsen. Aber plötzlich war da ein Drache oben am Berg und wollte meine gefleckten Schafe verschlingen. Ich stieg schnell hinauf in die Felsen, um sie zu beschützen. Aber da war ich auf einmal selber ein geflecktes Schaf. Na, siehst du. Ich hatte große Angst, weil ich plötzlich ganz allein war. Nur ich und der Drache. Aber dann war da ein prächtiger Adler am Himmel. Und der stürzte sich herunter. Und? Hat dich gefressen? Ich bin aufgewacht. Na, was für ein Glück. Hadassa, mein Kind. Du brauchst keine Angst zu haben. Keiner tut dir was. Kein Drache und auch kein Adler. Das weiß ich ja. Aber ich glaube, der Adler wollte mir gar nichts tun. Er sah aus wie unser König. Ach, Kind. Könnt ich denn Königin werden? Mein Kind. Lass dich segnen. Yebarechecha Hashem. Der Herr segne dich. Ve'yishmerecha. Und behüte dich. Ya'er Hashem panav. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Yisach Hashem panav. Der Herr hebe sein Angesicht ve'yasem lecha shalom. Und gebe dir Frieden. Natürlich gab es keinen Drachen in Persien. Aber während Mordechai, seine Frau Rachel und Hadassa den Schabbat feierten, traf sich der Wesir Haman heimlich mit seinem Untergebenen Teresch. Herr, was befehlt dir? Du weißt, was passiert ist. Aufruhr in der Burg, so sagt man. Der Rat der Weisen tagt, das Fest ist abgesagt. König Artaxerxes ist rasend. Wir saßen alle beim Mahl, all die Großfürsten und Generäle von Artaxerxes, aßen und tranken. Und als genügend Wein geflossen war, prahlten die Männer und erzählten von ihren schönen Frauen. Dann befahl der König, seine hohe Gemahlin Vashti solle kommen und für uns tanzen. Für den König und seine siegreichen Männer. Alle sollten sehen, wer die schönste Frau habe im ganzen Land. Man sagt, sie wollte nicht, stimmt's? Kam einfach nicht. Der Herrscher der Welt. Und nicht einmal seine eigene Frau gehorcht ihm. Kein Wunder, dass hier in Susa jeder glaubt, er könne seine eigenen Gesetze machen. Ja. Was ich brauche, ist ein Mann, der weiß, was jetzt zu tun ist. Hier ist mein Dolch. Wann und wo? Der ganze Palast ist in Aufruhr. Wir müssen die Verwirrung ausnutzen. Es ist zum Besten des Landes. Wir brauchen einen König, der dafür sorgt, dass Gesetze und Regeln eingehalten werden. Und ich bin euer Werkzeug, Wesir. Verschwinde jetzt, damit man uns nicht zusammen sieht. Ich verlasse den Wesir und grüße den zukünftigen König von Persien, Haman der Große. Ja, heute ist der Tag. Da fängt etwas wirklich Großes an. Ich spüre es. In der nächsten Nacht tat Mordechai wieder Dienst am großen Palasttor. Es war alles ruhig. Die anderen Wachen meldeten keine Vorkommnisse. Aber Mordechai war trotzdem vorsichtig. Als ich aus dem Palast kam, wo ich dem König aus dem Buch der Erinnerungen vorgelesen hatte, hätte er mich beinahe verhaftet. Halt! Wer bist du? Ich bin's doch, Obutek, der Schreiber des Königs. Habt ihr mich erschreckt? Wir müssen jetzt besonders wachsam sein. Der König konnte nicht schlafen. Da habe ich ihm aus dem Buch der Erinnerungen vorgelesen. Ihr tragt alles in das Buch ein, was wichtig ist im Reich unseres Königs. Aber warum müsst ihr ihm vorlesen? Kennt Artaxerxes nicht den Inhalt des Buches? Der König kann nicht alles wissen. Still! Es war der vermummte Mörder Teresch, der sich zum Palast schlich. Aber Mordechai konnte ihn überwältigen und ihm die Vermummung abreißen. Teresch, der Waffenträger von Wesir Haman. Erbarmen, Obertorwächter. Schweig, du weißt, dass du des Todes bist. Aber ihr müsst mich anhören, das war nicht mein... Ist das hier ein Aufruhr vor dem Palast unseres großen Herrn und Königs? Was macht ihr alle hier? Wisst ihr nicht, dass sich hier niemand aufhalten darf, außer dem Wesir des Königs? Er wollte den König ermorden. Was? Nichtswürdiger. Oh, mein Herr! Er ist einer eurer Männer. Was? Einer meiner Männer? Wer sich gegen unseren lieben König stellt, kann nimmermehr einer meiner Männer sein. Aber Herr! Schweig, du Elender! Lasst ihn, Wesir. Mir schien, er wollte gerade seine Auftraggeber nennen. Schau mir in die Augen und sag mir... Hast du es allein gemacht? Nein. Rede. Du hast alles allein geplant. Gib es zu. Und wag nicht zu lügen. Überlasst ihn mir. Er wird schnell alles gestehen. Wozu soll er gestehen? Haben wir ihn doch mit dem Dolch in der Hand erwischt. Das Urteil steht fest. Aber Herr, das können wir doch nicht machen. Helft mir, oder ich erzähl's. Noch ehe Mordechai eingreifen konnte, hatte der Wesir sein Schwert gezogen und Teresch niedergestochen. Das hättet ihr nicht... Was soll das heißen? Wollt ihr euch vor einen Königsmörder stellen? Natürlich nicht. Man muss es jetzt dem König... Das ist meine Sache. Ich werde dem König Bericht erstatten. Ihr tut eure Arbeit, Obertorwächter. Geht. Sehr wohl, Fürst Haman. Gute Nacht, Mordechai. Gute Nacht. Ich darf mich dann... Nein, warte, Schreiber. Du schreibst die Sache in das Buch der Erinnerungen. Schreib. Der Wesir Haman hat dem König das Leben gerettet. Aber... Was heißt aber? Willst du bestimmen, was in das Buch der Erinnerungen geschrieben wird? Und den Juden lässt du weg, verstanden? Der taucht besser gar nicht auf in deinem Buch. Ein Torwächter. Ihr Völker aus allen 127 Provinzen des Großpersischen Reiches, das die ganze Welt umfasst, vom Nil bis nach Indien. Erstens, der Fürst und Wesir Haman wurde von König Artaxerxes, unserem großen und gnädigen Herrn, für seine Verdienste zum Großwesir ernannt. Haman ist nun der zweite Mann im Staate. Das sollen alle wissen und sich niederwerfen vor ihm. So will es das unumstößliche Gesetz des Königs. Hört außerdem, dass unser König, er lebe lang, eine neue Königin sucht. Die schönsten Jungfrauen des Landes, vom Nil bis nach Indien, sollen in den Palast gebracht werden, dass Artaxerxes sich seine Gemahlin auswählen kann aus den Töchtern des Landes. Im ganzen Land wurden diese Neuigkeiten schnell bekannt. Und auch Hadassah hörte davon. Ich traf sie, nachdem sie ihrem Vater das Mittagessen ans Tor gebracht hatte. Ah, das Töchterlein des Obertorwächters. Ich sehe es dir an der Nasenspitze an. Du hast darüber nachgedacht, ob du nicht Königin werden könntest. Nein, ich doch nicht. Weiß nicht. Ich bin doch Jüdin. Jude oder Ägypter? Vor Artaxerxes gelten alle gleich. Dann sag mir ehrlich, könnte ich denn Königin von Persien werden? Du stellst dir das wunderbar vor. Oh ja, immer die schönsten Kleider. Und Dienerinnen, die mich in Eselsmilch baden. Und Salben mit den feinsten Ölen der Welt. Und alle müssten tun, was ich sage. Wenn du dich da nur nicht irrst, mein Püppchen. Ich bin kein Püppchen. Aber als Königin wärst du wie eine Puppe. Du müsstest immer tun, was dein Gemahl und sein Hofstaat sagen. Und wenn ich nicht will? Dann wirst du verstoßen. Wie die alte Königin Vashti. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der König auch anders sein kann. In dem Augenblick kam ihre Mutter Rachel. Sie war ziemlich aufgeregt, packte Hadassah an der Hand und zerrte sie fort. Herr im Himmel, Frau, was soll das? Wir müssen sie verstecken, schnell. Rachel, was ist in dich gefahren? Hast du denn nicht gehört, was los ist? Jeden Augenblick können die Brautsucher des Königs hier sein. Deswegen. Beruhige dich. Die werden nicht kommen. Woher willst du das wissen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Jüdin zur Königin machen möchte. Unsere Hadassah wird vielleicht eine von tausend sein. Aber du denkst natürlich, sie ist die einzige, die beste, die wunderbarste aller Töchter. Weil du die wunderbarste aller Mütter bist. Ich werde nicht mein einziges Kind hingeben, diesem... Rachel, in meinem Haus reden wir nicht so vom König. Ja. Aber wir vergessen auch nicht, dass wir nicht freiwillig hier in Persien sind. Man hat uns hierher verschleppt. Das ist doch über 100 Jahre her, Mutter. Wir sind alle hier geboren. Und König Nebukadnezar, der damals unseren Tempel und unser geliebtes Jerusalem zerstört hat, war kein Perser. Mutter, unser jetziger König, Artaxerxes, ist doch ganz anders. Ach, das weißt du. Rachele, Liebes, sie werden sie nicht nehmen. Das kannst du nicht wissen. Viele sagen, ich bin schön. Man soll sich nicht hervortun. Bleib unauffällig, dann hast du keine Neider. Letztlich lebt nur der Mittelmäßige in Frieden. Aber Rachel, bin ich nicht ein hoher Beamter des Königs? Angesehen und gut bezahlt? Und feiern wir nicht Schabbat jede Woche, ohne dass uns jemand das verbietet? Ach, was? Du hast ja recht. Wir leben hier in der Verbannung, weit weg von unserer Heimat Israel und unserem zerstörten Tempel. Aber haben wir es nicht weit gebracht? So weit, dass eine arme, kleine jüdische Mame Angst haben muss, dass ihr Küken Königin von Persien wird. Bitte, Hadassah, hört mir zu. Alles, was jetzt kommt, liegt in Gottes Hand. Aber es ist vielleicht besser, wenn nicht alle gleich wissen, dass du Jüdin bist. Ja, wir kommen. Rachel, mach auf, soll sie die Tür eintreten. Ich gehe. Ja, schon. Hast du mich verstanden, mein Engel? Es muss nicht jeder gleich wissen, dass du Jüdin bist. Ja. Und nenn dich nicht mehr Hadassah. Was? Ab heute heißt du Esther. Heißt so nicht eine babylonische Göttin? Ja, es ist besser so, glaub mir. Es segne dich der Ewige und der Allmächtige. Aha, ist sie das? Wie heißt du? Ich heiße Esther. Seht nur, wie hässlich sie ist. Törichte Alte, was denkst du denn? So bleibt sie doch nicht. Die Jungfrauen werden ein Jahr lang vorbereitet, bis sie der König zu Gesicht bekommt. Komm jetzt los, Esther aus Susa. Und so ging Hadassah, die nun Esther hieß, von zu Hause fort. Man brachte sie ins Frauenhaus des Palastes, wo sie unter der sorgsamen Anleitung von Amar, der Leiterin des Frauenhauses, vorbereitet wurde. 6 Monate salbte man sie mit Myrrenöl und 6 Monate mit Balsam. Und am Ende wurden die Allerschönsten dem König vorgeführt. Eine der letzten war Semiramis aus der Provinz Medien. Wie sehe ich aus, Amma? Schön wie der junge Tag. Oh, das sagst du zu allen, oder? Weißt du, ich wäre so gern Königin. Wähle jetzt deinen Schmuck. Aber ich kann am schönsten singen, das sag ich dir. Hier, wähle den silbernen oder den goldenen Schmuck? Gold oder Silber? Silber oder Gold? Beides geht nicht, oder? Entscheide dich. Ah, ich verstehe. Das ist eine der Prüfungen. Gold oder... Ah, das ist schwierig. Silber. Nein, warte. Nein, Ich glaube, ein König liebt bestimmt Gold. Gold. Er hat ein goldenes Zepter. Kannst du mir nicht raten? Nein. Was hat er denn lieber? Sie konnte sich nicht entscheiden. Was hat er denn lieber, Gold oder Aber drüben im Thronsaal sollte die Prüfung weitergehen. Der König hatte sich ein bisschen ausgeruht. Auch er konnte sich nicht entscheiden. Und Fürst Hamann war ganz zufrieden mit seinem zaudernden Herrn. Wenn es mir gelingt, den König weiter zu verunsichern, dann wird es einen Aufruhr geben. Wähle, Semiramis. Sie rufen dich. Aber wähle oder geh nach Hause. Nein. Nein, warte. Ich weiß es jetzt. Ich nehme... Gold. Gold. Ja. Gold, Gold, Gold, sie nahm Gold, das goldene Kästchen Gold. Und ging mit Anna hinüber zum Thronsaal. Jetzt komm. Als Nächste verneigt sich vor dem König. Moment. Die Grazile Semiramis, genannt die Nachtigall aus Medien. Semiramis war alles andere als grazil. Amma musste sie an ihren Platz vor dem König schubsen. Dann gab der König Hamann ein Zeichen und Fürst Hamann gab mir ein Zeichen. Und ich sagte zu Amma, sie soll sich drehen. Dreh dich mal. Und dann drehte sie sich. Und ich sah, wie Fürst Hamann ein böses Lachen unterdrückte. Nun, mein König. Nun, wir würden sagen, sehr nun ja. Grazil, nicht wahr? Ich bewundere euer sicheres Urteil, mein König. Durchaus grazil, ja. Eine Mederin. Mhm. Aber verglichen mit dem Mädchen aus Assyrien, die wir schon gesehen haben, und, wenn ich es sagen darf, mit einer Frau aus meinem eigenen Volk, der Agagita, darf man sie natürlich überhaupt nicht auf eine Stufe stellen. Ja, verglichen mit einer Agagiterin, so gesehen habt ihr recht. Aber Medien ist eine wichtige Provinz. Aus politischen Gründen wäre es vielleicht nicht ganz unangebracht, eine Mederin zu heiraten. Was für eine Weisheit, mein König. Ein Herrscher darf nie nur seinem Herzen folgen. Aber auch Assyrien ist eine wichtige Provinz. Ja, natürlich. So gesehen, kann sie denn sonst noch was? Schreiber? Sie soll singen. Ja, sing. Sehnsuchtsvoll die Nachtigall singt ihr Lied, sucht den Liebsten überall und ich bin so müde, so müde. Ja, ich meine, ja, vielleicht. Das Lied hat noch 10 Strophen. Was? Ein Mädchen, da könnt ihr jeden fragen. Da werden die wilden Tiere zahmen, wenn ich irgendwann. Schweig! Himmels Willen! Also, es wäre doch vielleicht sehr schön, ein wenig Gesang zu haben. Bei Tisch zum Beispiel. Ich bewundere euren Witz, mein König. In der Tat singt sie wie ein gebratener Truthahn. Wie ein Truthahn, ja. Wir haben nur gedacht, weil Medien so eine wichtige Provinz ist. Ein etwas zu fetter Truthahn, mein König. Ja, ganz recht. Und wir sollten vielleicht auch Assyrien nicht vergessen. Und die Provinz der Agagita, mein König. Ach, 1000 Provinzen und 1000 Frauen. Wie soll man sich da entscheiden? Wir wollen noch wissen, welchen Schmuck sie gewählt hat. Der Schmuck. Welchen Schmuck hat sie gewählt? Ein Schmuck. Meine Wahl ist Gold? Ach ja, Gold. Natürlich Gold. Alle wollen sie Gold. Aber das Gold gehört mir. Mir. Ich bin der König. Und das Gold gehört dem König allein. Nicht einem singenden Truthahn aus Medien. Weg mit ihr. Und die Nächste, die das goldene Kästchen wählt, soll geköpft werden. Gleich hier und sofort. Weg mit ihr. Man bringe sie weg. Komm. Nein, ich muss doch Königin. Beherrsch dich! Beherrsch dich! Die Nächste. Fanfare! verneigt sich vor dem König die schöne Esther aus Susa. Da war sie. Die kleine Hadassa war nicht wiederzuerkennen. Sie war kein Kind mehr. Sie war eine wunderschöne junge Frau. Sie konnte sich bewegen und sie schien überhaupt keine Angst zu haben. Sie trat sofort an die richtige Stelle vor den König und machte eine wirklich grazile Verneigung, ehrerbietig und selbstbewusst zugleich. Ich musste mich zusammennehmen. Niemand durfte merken, dass ich diese Esther kannte. Soll sie sich drehen, mein König? Nein, wir sind müde. Wir wollen nur wissen, welchen Schmuck sie gewählt hat. Und dann kann man schon mal dem Henker Bescheid sagen. Wunderbare Klarheit, mein König. Sie soll sagen, welchen Scheinen, mein Herr und König. Weib! Was fällt ihr ein? Du musst warten, Esther, bis dich der Schreiber des Königs fragt. Weißt du denn nicht, Esther aus Susa, dass niemand bei Strafe des Todes den König ansprechen darf? Nur der Großvezier Haman. Mein König hat mich gefragt. Nein, dich doch nicht. Wir werden noch alle sterben, du dummes Ding. Du darfst gar nicht hören, was er sagt. Er spricht nur zum Großvezier. Und der spricht zum Schreiber. Und der Schreiber spricht zu mir, der Herrin des Frauenpalastes. Wir bitten um Vergebung. Herr Schreiber, Herr Großvezier, Herr... Verzeiht mir. Warum keinen Schmuck? Schreiber, frag sie. Hat man sie nicht vor die Wahl gestellt, ob Gold oder Silber? Man frage sie, ob... Ich habe meinen König verstanden. Oh je, oh je, oh je. Meine Antwort ist, die Frau des Königs braucht weder Gold noch Silber. Denn ihr Schmuck wird sein, die Liebe ihres Herrn. Sie hat kein Benehmen. Wie ist sie in die Auswahl gekommen? Hat man sie nicht vorbereitet auf ihre Rolle im Palast? Sollen wir wieder eine ungehorsame Königin, eine neue Vashti bekommen? Weg mit dir! Siehst du, was du angerichtet hast? Esther, los! Raus hier, bevor sie den Henker... Halt, halt, halt! Mir gefällt die Antwort. Irgendwie. Aber mein König, das freche Ding hält sich nicht an die Vorschriften. Ja, das ist unerhört. Und ich überlege mir, ob ich nicht den Henker kommen lassen soll. Aber trotzdem, ich glaube... Sie gefällt mir. Man muss sich vorstellen, dass der König von Persien ein wirklich eindrucksvoller Herrscher war. Er hatte einen riesigen goldenen Thron und so prächtige Kleider, dass er sich kaum darin bewegen konnte. Eigentlich bewegte er sich auch nie. Er wurde immer in einer Sänfte getragen. Aber jetzt stand er plötzlich auf, um sich dieses Mädchen näher anzuschauen. Fürst Haman war entsetzt. Aber der König der Welt muss immer auf dem Thron der Welt sitzen. Wir müssen auf die Gesetze achten, mein König. Ja, ja, machen wir. Aber was ich wissen möchte, kannst du singen, Esther aus Susa? Wir wollen wissen. Ja, ja, lass sie antworten. Ich bin keine Sängerin. Aber wer würde nicht singen wie die Vögel des Himmels, wenn er euer Ohr hat, mein Herr und König? Bravo! Ja, bravo! Das ist nett. Das gefällt mir außerordentlich. Ich denke, unser Entschluss... Aber mein König, man wird sie noch genau überprüfen müssen. Außerdem bleibt die politische Frage. Davon kann man weder Medien noch Assyrien berücksichtigen. Ich kann, was ich kann und ich darf, was ich will. Ich bin der König der Welt. Und meine neue Königin heißt Esther. Schreiber, schreib das ins Buch der Erinnerungen, dass die Welt es wisse und nicht vergisst. Ja. So wurde die kleine Hadassa, die jetzt Esther hieß, Königin von Persien. Man legte ihr den Königinnenmantel um und der König berührte sie mit seinem goldenen Zepter. Wenn sie nun aber gedacht hatte, sie würde fortan ihr Leben an der Seite von Artaxerxes verbringen, so hatte sie sich geirrt. Man bringe die Königin in ihre königlichen Gemächer. Aber kann ich nicht. Nein, meine Königin. Der König wird Bescheid geben, wann immer er euch sehen will. Kommt, ich bringe euch in die Gemächer, der Königin. So ging der Tag zu Ende, an dem Esther aus Susa glücklich und traurig zugleich war. Am nächsten Tag traf ich Esthers Vater Mordechai am Tor. Er hatte die Freudentrompeten gehört und hoffte nun, seine kleine Hadassa bald wieder zu Hause zu sehen. Sag, wann denkst du, kommt sie zurück nach Hause? Mordechai, sie kommt nicht zurück. Was soll das heißen? Der Großvezier hat alles versucht, sie vor dem Thron schlecht zu machen. Ihm wäre es wohl am liebsten gewesen, der König hätte gar keine neue Frau gewählt. Weil er den Aufruhr schüren will im Volk, der Hund. Aber die schöne Esther aus Susa war einfach zu liebreizend. Mein Gott und mein Herr. Hat sie gesagt, dass sie meine... Ich schüttelte den Kopf und gab Mordechai ein Zeichen zu schweigen, denn der Großvezier Haman näherte sich. Natürlich verbeugte ich mich tief, denn jeder musste sich vor dem zweiten Mann im Staate niederwerfen. Mordechai aber nickte nur leicht und sah Haman an. Was ist, Obertorwächter? Seid ihr blind geworden? Beugt euch, um Gottes Willen. Ich? Blind? Man wird mir nicht nachsagen können, dass ich je einen Schurken übersehen hätte. Habt ihr vergessen, wer euer Herr ist? Ich weiß sehr gut, den Herrn zu erkennen. Mordechai, ihr redet euch um Kopf und Kragen. Schweig! Schweig, Schreiber. Sonst könnten wir noch auf den Gedanken kommen, dass du mit diesem Türsteher gemeinsame Sache machst. Und jetzt beugt das Knie, Jude. Ich bin Haman, der Großvezier und zweiter Mann im Staate. Und jedermann hat die Pflicht, sich seinem Herrn zu unterwerfen. Ich unterwerfe mich meinem Herrn. Meinem Herrn und König. Und meinem Gott. Und jetzt verzeiht. Ich muss meine Pflicht erfüllen und meinen Rundgang machen, damit nicht Mörder und Verschwörer die Hand erheben gegen meinen Herrn, den König. Mordechai, das war das letzte Mal. Jetzt zahlst du dafür. Und nicht nur du, sondern dein ganzes Volk. Ich werde ein Dekret erlassen und ein Gesetz. Der Großvezier Haman befiehlt im Namen von König und Königin, dass das ganze jüdische Volk in allen 127 Provinzen des Reiches zu töten sei. Wir werden das loswerfen im Tempel und den Tag bestimmen nach dem Willen der Götter. Und dann soll geschehen, was wir befohlen haben. Von all dem erfuhr Königin Esther nichts. Sie saß in ihrem Palast, umsorgt und gepflegt von Amma und ihren Dienerinnen, ein Paradiesvogel in einem goldenen Käfig. 30 Tage war sie schon Königin. Und der König hatte sie noch nicht einmal gerufen. Oh, Amma, endlich. Er lässt mich rufen, stimmt's? Heute lässt er mich rufen. Ihr müsst euch einfach nur bereithalten, Königin. Das schöne Kleid anziehen. Kann ich nicht einfach hinübergehen in den Königspalast? Wenn der König mich sieht, wird er... Man wird euch töten. Niemand darf ungerufen zum König. Haltet still, die Bänder. Ich kann mich kaum bewegen in diesem Kleid. Ihr seht wunderschön aus, meine Königin. Und was gibt es sonst Neues in Susa? Weißt du was von draußen? Aus der Stadt? Nichts. Die Myrrhe ist schon wieder teurer geworden. Ansonsten... Nichts von Bedeutung. Ein paar Juden gehen in Sack und Asche. Aber es soll sehr schöne Seide geben auf dem Basar. Wieso gehen die Juden in Sack und Asche? Oh ja, sie streuen sich Asche aufs Haupt und tragen ihr Trauergewand. Ja, ja, ich weiß, wie Juden trauern. Aber warum trauern sie? Weil der Großvezier einen Befehl erlassen will, dass alle Juden in Persien getötet werden sollen. Was? Wie kann der... Warum denn? Meine Königin, ihr solltet euch nicht so aufregen wegen ein paar jüdischer Aufrührer. Und ihr müsst auf eure Frisur achten. Wieso Aufrührer? Warum? Was wirft man ihnen vor? Soviel ich weiß, lassen sie nicht von ihren Bräuchen. Sie rotten sich zusammen in ihren Gemeinden und missachten die Gesetze und die Götter des Landes. Aber das stimmt doch nicht. Ich meine, ja, sie haben ihre Bräuche. Sie beten nicht zu den persischen Göttern Ishtar und Marduk. Aber sie sind doch keine Aufrührer. Meine Königin, man könnte meinen, ihr wäret vertraut mit Juden. Nein, wieso denn? Aber ich bin nicht dumm. Das ist alles nur eine Intrige des Großwesirs. Wie klug ihr seid. Der Schreiber Hoputek hat mir erzählt, das kommt alles nur, weil sich der Obertorwächter Mordechai weigert, dem Großwesir die Ehre zu erweisen und sich niederzuwerfen vor ihm. Mordechai? Und deshalb will Haman ein ganzes Volk töten? Wer will es ihm verwehren? Der König. Mein König wird das Dekret niemals unterschreiben. Es wird ihm 10.000 Talente Silber in die Staatskasse bringen. Die Juden sind offenbar reich. Als Amma weggegangen war, riss sich Esther das schöne Kleid vom Leib, raufte sich die Haare und fiel auf die Knie. Sie werden sterben. Hilf mir, Gott! Hilf mir, hilf! Wie soll ich als Frau die Gesetze des Reiches aufhalten, wenn ich meinen König nicht einmal sehen darf? Esther wusste keine Antwort. Haman aber verfolgte währenddessen gnadenlos seinen Plan. Er hatte zwar die Unterschrift des Königs noch nicht, aber er ließ schon einmal den Galgen aufrichten, an dem er den Juden Mordechai aufhängen würde. Hier soll er hängen, der Jude. Und bevor er stirbt, will ich noch im Tempel das loswerfen und so den Tag bestimmen, an dem ihm sein ganzes ungehorsames Volk in den Tod nachfolgen wird. Sobald die Sonne aufgeht, soll mir der König das Judendekret und Mordechais Todesurteil besiegeln. In dieser Nacht rief mich der König wieder einmal zu sich, weil er nicht schlafen konnte. Hoputek! Die Arbeit am Galgen hatte ihn geweckt. Ja, was ist das für ein Lärm? Ja. Ich bin so gut wie da. Ja. Man hat einen Galgen aufgestellt, mein König. Ach. Ich fürchte, morgen soll das... Ich will es nicht wissen. Ich will an etwas Schönes denken. Soll man Königin Esther holen? Ach, ich weiß nicht. Ist sie nicht unwohl? Was? Ich glaube, es war ein Fehler, sie zu heiraten. Sie ist immer unwohl. Wer sagt denn das? Der Großvezier. Immer sagt er, sie könne nicht kommen, sie sei schon wieder unwohl. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das Ach, ich bin auch zu erschöpft. Lies mir was vor aus dem Buch der Erinnerungen. Natürlich, mein König. Buch der Erinnerungen. Teresch, ein Waffenträger aus dem Hause Haman, schlich nächtens durch den Palast, den Dolch zu erheben gegen seinen König. Nein. Das nennst du erfreulich? Gegen seinen König und Herrn. Aber der treue Obertorwächter Mordechai entwaffnete den Mörder. Ach so. Nun ja, das ist in der Tat erfreulich. Dieser Mordechai hat uns also das Leben gerettet. Ja, warum wissen wir nichts davon? Der Großvezier persönlich wollte dem König Bericht erstatten. So? Wollte er das? Und welche Belohnung hat dieser Mordechai? Ja, was hat er bekommen? Das Buch der Erinnerungen weiß von keiner Belohnung. In dem Augenblick kam Haman mit Mordechais Todesurteil. Großvezier, seid ihr auch schon wach? Gut, dass ihr kommt. Möge dieser Morgen der beste Morgen sein für meinen Herrn und König und der schlechteste für seine Feinde. Ich habe ein Urteil. Das muss besiegelt werden. Ja, gleich. Was ich euch fragen wollte, was sollte eurer Meinung nach mit einem Mann geschehen, den der König besonders ehren will? Oh, ihr wollt mein König. Ich, also, wenn ihr mich fragt. Ja. Der Mann, den der König besonders ehren will, sollte einen Mantel bekommen, wie ihn nur Könige tragen. Ja. Und ein Pferd sollte er bekommen, wie es nur Könige haben. Mhm. Und ein Vornehmer des Landes sollte den Mann, den der König besonders ehren möchte, mit dem Mantel bekleiden. Und dann sollte er ihn auf dem königlichen Pferd durch die Stadt führen und rufen, so tut man einem Mann, den der König besonders ehren will. Sehr gut. Mein König, die Unterschrift. Nein, wartet. Mir gefällt euer Vorschlag. Es soll so sein. Und so schreiben wir es ins Buch der Erinnerungen. Ja. Fanfare! Schreiber, und ihr, Hammer, der ihr der Vornehmste seid im Lande, nach dem König, nehmt Mantel und Pferd und tut alles, was ihr gesagt habt, mit Mordechai, dem Torwächter. Denn er ist es, den der König besonders ehren will. Natürlich war der Großvezier wie vom Blitz getroffen, aber er bewahrte Haltung und ließ sich nichts anmerken. Und natürlich dachte er, dass das Mordechai und seinen Juden nichts helfen würde. Denn das Dekret würde schon noch unterschrieben werden. Zuerst aber musste er den Befehl des Königs ausführen und Mordechai im Triumph durch die Stadt führen. Königin Esther aber saß immer noch mit zerzausten Haaren in ihren Gemächern, als ihr Amma das Essen brachte. Meine Güte, wie ihr ausseht! Was ist los? Seid ihr zu Stein erstarrt? Na, ich will euch was erzählen, das wird euch gefallen. Heute Morgen, das hättet ihr sehen sollen. Und dann erzählte sie ihr von Mordechais Ehrung. Da nahm Esther einen Apfel und biss hinein. Ah, habt ihr plötzlich Hunger bekommen? Das ist schön. Sag mir, dann wird dieser Torwächter nicht sterben? Ihr macht euch immer noch Sorgen um diese Juden. Weißt du was darüber? Wird er sterben? Heute wohl nicht. Was heißt heute nicht? Der König wird keinen ermorden lassen, der ihm das Leben gerettet hat. Das Judendekret des Großveziers wird auch für Mordechai gelten, denke ich. Heute Mittag war Haman im Marduk-Tempel. Die Priester haben das losgeworfen. Der Tag ist bestimmt. Da warf Esther den Apfel weg und stand auf. Hilf mir, mich anziehen. Was habt ihr vor? Ich gehe zum König. Amma konnte sie nicht aufhalten. Aber ein paar Augenblicke vor ihr betrat der Großvezier den Thronsaal. Mein König, die Götter haben gesprochen. Das Los ist gefallen über dieses bestimmte heimtückische Volk, das unsere Gesetze und unsere Götter nicht anerkennen will. Übermorgen, am 13. Tag des Monats Adar, sollen sie sterben. So? Ja. Aber ist es nicht guter Brauch in Persien, dass der Bürger seine Götter frei wählen darf? Ihr seid zu gütig, Herr. Einfach zu gütig. Die Schlange der Rebellion erhebt überall ihr Haupt. Wenn ihr der Schlange nicht den Kopf zertretet, wird sie euch in die Ferse stechen. Hier, der Erlass. Unterschreibt und siegelt ihn mit eurem Ring. Endgültig und ein für allemal. In dem Augenblick erschien Esther in der Tür. Halt! Nicht weiter in eurem Leben! Mein König, habt ihr jemanden rufen lassen? Nicht, dass ich wüsste. Ihr seht es, mein König. Ungehorsam überall. Töten! Als der Wachmann seinen Säbel hob, nahm Esther ihren Schleier ab. Königin! Esther! Mein Herr und König, wenn ihr mich töten müsst, dann tötet mich. Hier bin ich. Ich kann nicht anders. Sie sah wunderschön aus und ganz zerbrechlich. Die Beine versagten ihr. Da sprang der König auf und eilte ihr zu Hilfe. Mein König, ihr könnt doch nicht... Wache! Ach was, geh er weg. Esther, was hast du? Ich hab euch so lange nicht gesehen, mein Gemahl und König. Aber jetzt, da ich euch noch einmal sehen durfte, will ich gerne sterben, wenn das Gesetz und euer Großvezier es verlangen. Ach, wer sollte die töten, die der König liebt? Sag, was möchtest du? Hast du einen Wunsch, Königin Esther? Ich darf nicht. Sag es. Sag es mir. So hört denn, mein gnädiger Gemahl. Ich will euch ein Geheimnis sagen. Sprecht. Sagt es uns. Nicht jetzt. Wenn es meinem Herrn gefällt, dann möge er heute Abend zu einem Festmahl kommen, das ich für ihn bereite. Da will ich das Geheimnis sagen. Ich darf den König daran erinnern, dass es noch Papiere zu besiegeln gibt. Ja, ja. Wenn ihr erlaubt, mein Herr und König, dann will ich den Großvezier auch an unsere Tafel bitten. So haben wir vornehme Gesellschaft. Und die Papiere können nach dem Essen gesiegelt werden. Es war wieder Freitag, kurz vor Sonnenuntergang. Der Schabbat würde gleich anfangen. Aber Rachel rührte den Korb mit den Schabbat-Gegenständen nicht an. Rachel, bitte, deck den Tisch. Es ist Schabbat. Wozu? Es ist Gottes Wille. Du sollst den Feiertag heiligen. Ist es auch Gottes Wille, dass wir alle sterben sollen? Rachel! Zur gleichen Zeit wie ihr Vater deckte Esther den Tisch in den Gemächern der Königin. Sie machte es ganz nach der Regel. 2 Schabbatbrote, Salz, Wein, Leuchter. Sie wusste nicht, was passieren würde, aber sie war ganz ruhig. Sie machte das Richtige. Rachel, Liebes, wir müssen Vertrauen haben. Auch in unsere Tochter. Wer weiß, vielleicht ist sie gerade deswegen jetzt Königin geworden, um unser Volk zu retten. Mein kleines Mädchen, die Welt retten, ganz allein. Weißt du was? Ich gehe in den Palast. Rachel, das kannst du nicht. Sie werden dich... Lass mich. Ich will nur meine Tochter noch einmal sehen. Rachel, die Kerzen brennen schon. Lass mich. Der Schabbat ist so gut ein Tag zum Sterben wie jeder andere. Rachel, warte! Du kannst nicht allein! Das war ungefähr der Augenblick, wo der König und Haman bei Königin Esther eintrafen. Seid herzlich willkommen, mein König. Esther empfing sie freudig, zündete die Kerzen an, brach das Brot, tauchte es in Salz und reichte es weiter. Dann goss sie den Wein ein und reichte die Gläser herum. Ein ungewöhnliches Mahl, meine Königin. Eine ungewöhnliche Frau. Die Königin versteht es, einen Mann zu überraschen. Ja, jetzt die Überraschung. Mein König, Fürst Haman, hört eine Geschichte. Aber du hast deinen Wunsch noch nicht genannt, meine Gemahlin. Nennt ihn und er sei erfüllt. Sofort. Und gelte es das halbe Königreich. Es scheint, als hätte ich Wohlgefallen gefunden vor meinem König. Wenn es ihm also gefällt, so soll er mir und meinem Volk das Leben schenken. Das ist meine Bitte und mein Wunsch. Wie? Was heißt das? Erklärt euch, Fürst Haman? Versteht ihr das? Wer sollte meine Frau bedrohen? Ich weiß es nicht, mein König. Aber er soll auf der Stelle sterben. Hört erst die Geschichte, die ich euch versprochen habe. Es war einmal ein großer Herr, der hatte viele Schafe. Weiße, schwarze und gefleckte. Die Weißen weideten am liebsten in der Ebene. Die Schwarzen bevorzugten das zarte Gras der Hügel. Die Gefleckten aber kletterten durch die felsigen Berge und waren zufrieden mit den wenigen Kräutern, die sie zwischen den Steinen finden konnten. So wurde das ganze Land genutzt. Und der Herr hatte seinen Gewinn von allem. Den Weißen, den Schwarzen und den Gefleckten. Ein glücklicher Mann. Ja, aber der Herr hatte einen Hirten. Der war faul und ein Betrüger und wollte nicht mühsam in die Berge steigen. Und so sagte er eines Tages zu seinem Herrn: Die gefleckten Schafe sind schlecht. Lass sie uns wegtun und schlachten. Kein vernünftiger Mann wird so einem Rat folgen. Haben wir nicht 127 Provinzen und noch mehr Völker? Und Alles sind verschieden und bringen Nutzen und Steuern für das Reich. Jedes auf seine Weise. Und doch soll eines deiner Völker geschlachtet werden. Erschlagen, ermordet und ausgeraubt, weil es einem feigen Betrüger so gefällt. Mein Volk. Dein Volk? Du bist aus Susa. Bist du keine Perserin? Welches ist dein Volk? Mein Volk ist dasjenige, das der Großvezier mit seinem Dekret vernichten will. Aus Rachsucht gegen meinen Vater. Euren Vater? Wer ist euer Vater? Das ist doch nicht dieser Jude Mordechai. Doch. Und ihr seid ein Unruhestifter. Wie ein Drache legt ihr euch über das ganze Reich und erwürgt jeden, der sich euch in den Weg stellt. Euch genügt nicht der Platz zur Rechten des Königs. Ihr wollt seinen Platz, den Platz meines Gemahls, Artaxerxes. In dem Augenblick gab es einen Tumult vor der Tür. Halt! Oder ihr seid das Tumult! Was ist das? Wache! Wer wagt es, in den Palast der Königin vorzudringen? Die Wache und Mordechai wollten Rachel festhalten, aber der Wunsch, ihr Kind zu sehen, verlieh ihr übermenschliche Kräfte. Sie riss sich los und stürmte in den Speisesaal. Wache! Wache! Die Wache war sofort hinterhergestürzt, warf Rachel nun zu Boden und wollte zuschlagen. Aber da war Esther aufgesprungen und warf sich dazwischen. Dann müsst ihr zuerst mich töten. Tötet sie beide! Sie haben gegen das Gesetz verstoßen. Ja, das würde euch gefallen, Fürst Haman. Nachdem es euch nicht gelungen ist, den König töten zu lassen durch euren gedungenen Mörder, tötet ihr jetzt wenigstens die Königin. Da warf der König sein steifes Gewand ab und rief, halt, halt! Niemand wird getötet. Niemand wird getötet, niemand! Und lief zu seiner Königin. Die Gesetze, mein König, das Gesetz, schweig, du Verräter! Esther, wer sind diese Leute? Das ist meine Mutter Rachel. Und das ist mein Vater Mordechai. Mordechai? Der Torwächter, der mir das Leben gerettet hat? Mein König, verzeiht der Mutter, die Angst um ihre Tochter hatte. Ja, ja, ja. Wir verzeihen ihr. Das Dekret? Das Dekret? Das ist ein Fehler. Ein großer Fehler. Werft den Fürsten in den Kerker! Los! Worauf wartet ihr? Großvezier, gehen wir. Mein König, ich danke euch für die Gnade, die ihr meinem Volk erwiesen habt. Aber ich muss euch noch etwas sagen. Ich heiße gar nicht Esther, sondern Hadassah. Hadassah. Hadassah? Myrrhe heißt das, Herr. Rachel. Ja, auch gut. Aber jetzt will ich einen Becher Wein trinken mit deinen Eltern und sie ein bisschen ausfragen über dich, damit ich nicht noch mehr Überraschungen erlebe mit dir. Kommt. Und du, Schreiber, schreib das Nötige ins Buch der Erinnerungen. Und das habe ich dann gemacht, damit man noch in 1000 Jahren lesen und hören kann, wie Hadassah Königin von Persien wurde. Thank you. Esther und der König von Persien. Das Hörspiel hat Rudolf Herfurtner geschrieben und Regie geführt hat Angeli Backhausen. Und am nächsten Sonntag gibt's natürlich wieder ein Hörspiel und darin macht Antal eine unglaubliche Entdeckung. Auf dem Heimweg von der Schule kickt er ein Schneckenhaus vor sich her und daraus kommt auf einmal eine wütende Stimme. Ein sprechendes Schneckenhaus? Das ist längst nicht alles. Gerade will er gehen, da sieht er, wie sich vier Beine mit vier kleinen Hufen aus der Öffnung schieben. Einen Moment später taucht der Kopf auf und schwupps thront das Schneckenhaus auf dem Rücken eines winzigen roten Pferdchens, kaum größer als seine Hand. Es schüttelt sich und sieht ihn tadelnd an. Mir ist immer noch schwindelig von deinen Tritten. Was bist du nur für ein Flegel? Hey, warte doch! Schneckenpferd, es tut mir leid, Entschuldigung. Dreimal Entschuldigung. Ich wusste doch nicht, dass du kein Stein bist. Nun lauf da nicht gleich weg. Halt, Vorsicht, nicht durch den Zaun, da ist ein Hund, der frisst dich noch. Antal packt das Schneckenhaus und hebt es hoch. Tatsächlich ein Pferd. Ein richtiges kleines Pferd. Vorsichtig stupst er es an. Es strampelt mit allen vier Beinen in der Luft herum, bläht seine winzigen Nüstern auf und läuft vor Zorn dunkelrot an. Dann, ohne Antal eines weiteren Blickes zu würdigen, verschwindet es in seinem Schneckenhaus. Ein Mini-Pferd in einem Schneckenhaus? Damit sorgt Antal in seiner Schule für Aufregung und für Neid. Was er alles mit seinem ungewöhnlichen Haustier erlebt, erfahrt ihr am kommenden Sonntag in dem Hörspiel Antals Tier. Wie immer zur Kakadu-Zeit um 13.30 Uhr. Und wir sind natürlich morgen auch wieder für euch da. Im Infotag lernt ihr Kids for Forest kennen. Kinder, die den Urwald schützen. Und wir lassen schon mal die Kroko